Okay. Hallo? Hi. Hallo? Ja? Soll ich mal anrufen? Wer ist denn da? Never. Ja, kein Never. Ich hab dir vorhin Der mein. Never? Bist du der Never? Der Never, you know. Ja, wo kommst du denn her? Na, aus dem Osten. Hä? Aus dem Osten. Aus dem Osten? Ja. Ja. Na? Du bist aber der Never, ne? Aber das Ne? heißt Never. Warte Never. mal, ich muss noch mein Handy lauter stellen. Ich verstehe dich so schlecht. Dein Handy, rufst du mit Handy an? Oder sprich du mal lauter? Okay! Gut, besser. Geht das? Ja. Ja? Na klar. Okay! Never! Never, never die! I will never die! Okay, wo kommst du denn aus dem Osten her? Nee, alle Saale. Und wie ist die Luft da drüben? Ja, ganz gut. Das Wetter ist ein bisschen mies jetzt. Ja? Ja. Verstehe ich. Ja? Na? Okay, woran erkennt man, wo Osten ist? Was? Wo Woran Osten erkennt ist? man. Hä? Wo Osten ist? Ja? Na, sagst du mir. Hä? Sagst du mir. Ja, einfach eine Banane auf die Mauer legen und wo dran abgerissen wurde, ist Osten. Kommt, der war lustig. So, und du wolltest einfach mal anrufen und wolltest mal den Dicken hier machen, oder was? Ne, ich wollte einfach nur mal so mit dir ein bisschen labern. Ja. Na? Du kannst ja machen. Ich wollte mal wissen, was ne? machst du überhaupt so? Gehst du arbeiten oder was? Hä? Ich? Tust du nicht weitersagen, okay? Na gut. Ja? Ja, mach ich nicht. Machst du nicht, ja? Ne, Okay. versprochen. Okay, danke. Und gibt's. Aber bei euch ist das Wetter schlecht, ne? Was? Bei euch ist das Wetter schlecht, ne? Ja. Dann gibt's ja auch bald Gewitter, ne? Gewitter, oder? Gewitter, ne? Aber du kannst Gut. nicht mit Hä? Kurzweise laufen wie wir. Wie? Du kannst eh nicht so. Nee, kann ich Kann ich nicht. Dialekt rüberbringen Aber wie wir. never. Kann ich nicht, nee, hast recht. Gott sei Dank nicht. Ich meine, lernt ihr das in der Schule oder was? Lernt ihr das Nein. Gewitter mit J in der Schule? Nee. Nee? Aber Nee. warum sagt ihr das denn so? Na, weil das alles so Sachen hier. Ja. Jede kleine Region hat ja so euren eigenen Ja. Dialekt zu halten. Aber zum Glück nicht im Fernsehen, Alter. Wäre ja schlimm. Nee. Doch, hier sind die Nachrichten. Morgen ist hier Gewitter. Was? Ja, okay, alles klar. Dann blas mir ein, okay? Nee. Gut. Willst du jemanden grüßen? Oh, na gut, dann grüße ich die ganze JKA-Szene und, naja, die Jungs vom BKA halt. Okay. Also, ja, klar. Okay, alles klar. Jo. Tschüss! Tschüss! Tschüss!